الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على سوكبة الله دم هاندا بلتن الله زيغن هاي البام هاتسش كايد درافن البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala und lobpreisen ihn dafür, dass er uns zu einem Teil einer Gemeinschaft gemacht hat, die zur besten Gemeinschaft gehört, die es jemals unter den Menschen gegeben hat. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir zu denjenigen Gemeinschaft von den Prophetengemeinschaften gehören, die von dem edelsten aller Gesandten angeführt werden. Der Gesandte, vor dem niemand das Paradies betreten wird, derjenige, in dessen Hand die Schlüssel des Paradieses sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn mehr belohnen, als er jeden anderen Propheten für die Überbringung seiner Botschaft belohnt hat. Liebe Geschwister, wir werden am heutigen Tag uns unterhalten über eine gesegnete Ayah aus dem Koran al-Karim. Eine Ayah, wer sie verinnerlicht und danach handelt, hat alles Gute umgesetzt. Eine Ayah, die, liebe Geschwister, ein Gleichnis darstellt, auf schönste Art und Weise, und die es zulässt, dass wir über diese Ayah lange sprechen, aber ich möchte in diesen wenigen Minuten das zusammenfassen, was uns wichtig ist, von dieser Ayah, und bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns dafür den Erfolg verleiht, diese Ayah zu verstehen und dementsprechend umzusetzen. Liebe Geschwister, die Ayah ist die folgende aus Surat An-Nur, Surah 24, die Ayat 35 bis 38. Es heißt dort sinngemäß übersetzt, Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Gleichnis seines Lichtes ist das einer Nische. Das einer Nische, in der eine Lampe ist. Die Lampe wiederum ist in einem Glas. Das Glas ist, als wäre es ein funkelnder Stern. Ihr Brennstoff kommt von einem gesegneten Baum, einem Ölbaum, weder östlich noch westlich, dessen Öl beinahe schon Helligkeit verbreitete, auch wenn das Feuer es nicht berührte. Licht über Licht, Allah führt zu seinem Licht, wen er will. Allah prägt den Menschen die Gleichnisse und Allah weiß über alles Bescheid. Solche Lampen gibt es in Häusern Allahs. In den Häusern Allahs, für die Allah erlaubt hat, dass sie errichtet werden und dass darin sein Name genannt wird. Ihn preisen darin am Morgen und am Abend Männer, die weder Handel noch Kaufgeschäft ablenken vom Gedenken Allahs, von der Verrichtung des Gebetes und der Entrichtung der Abgabe, die einen Tag fürchten, an dem Herzen und Augenlicht umgekehrt werden, damit Allah ihnen das Beste von dem vergelte, was sie getan haben, und ihnen von seiner Huld noch mehr gebe. Und Allah versorgt, wen er will, ohne zu rechnen. Diese Ayah, liebe Geschwister, beinhaltet ein Gleichnis. Und dieses Gleichnis, Allah darin am Anfang sagt, dass er das Licht der Himmel und der Erde ist. Und das wurde interpretiert, weil das Licht, liebe Geschwister, ist etwas, durch den man den Weg erkennt. Und insofern ist es eine legitime Auslegung zu sagen, dass dieses Licht derjenige ist, der ein Recht leitet. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der alle Dinge leitet, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala vergleicht dieses Licht mit dem Licht des gläubigen Menschen in seinem Herzen. Und er sagte, das Gleichnis seines Lichtes, das heißt, das Gleichnis des Lichtes seines Dieners, nach einer Interpretation. Das Gleichnis des Lichtes des Dieners ist das einer Nische. Und mit einer Nische, liebe Geschwister, ist eine Wandnische gemeint. Stell dir vor, in einer Wand ist eine Auskerbung, eine Aushöhlung, und darin befindet sich eine Lampe. Und diese Lampe wiederum befindet sich in einem Glas, das durchsichtig ist. Und das Glas, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ist, als wäre es ein funkelnder Stern. Und ihr Brennstoff, das heißt der Brennstoff dieser Öllampe, die sich in dieser Nische befindet, kommt von einem gesegneten Baum, einem Ölbaum. Weder östlich noch westlich, das heißt weder östlich noch westlich, das heißt der Baum bekommt gleichmäßig viel Licht von der Sonne ab. Diese Lampe, diese Öllampe befindet sich in einem Glas. Und in diesem Glas befindet sich dieses Öl aus einem Olivenbaumöl, aus einem Olivenbaum und dieser Olivenbaum ist weder östlich noch westlich. Das heißt, weder bekommt er zu wenig Licht an der einen Hälfte des Tages ab, noch zu wenig, sondern gleichmäßig über den ganzen Tag verteilt bekommt er Licht der Sonne ab. Und insofern kommt daraus das edelste und wertvollste Öl. Deswegen sagten manche Gelehrte, dass damit die Olivenbäume gemeint sind aus Palästina oder aus Großsyrien allgemein. Weder östlich noch westlich, dessen Öl beinahe schon Helligkeit verbreitete. Das heißt, das Öl aufgrund seiner Klarheit und aufgrund seiner Klarheit und aufgrund seiner Reinheit leuchtet es selbst schon von ganz alleine, ohne dass es irgendwie mit Feuer in Berührung kommt. Allah sagt Licht über Licht. Das heißt, Licht über Licht, gemeint ist das Licht des Feuers über dem Licht des Öls selbst. Insofern, das ist das Gleichnis des Iman im Herzen des gläubigen Menschen. Allah führt zu seinem Licht, wen er will. Allah prägt den Menschen die Gleichnisse und Allah weiß über alles Bescheid. Allah subhanahu wa ta'ala führt zu seinem Licht, wen er will. Aber er hat uns auch im Koran mitgeteilt, was die Wege sind. Und die Wege sind in erster Linie zusammengefasst, dass man sein Herz für dieses Gesetz, das Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, öffnet und sein Herz und seine Augen und seine Ohren dafür öffnet. Liebe Geschwister, das Gleichnis muss zu verstehen. Es geht um das, wie wir gesagt haben, um den Iman. Es geht um die Rechtleitung, die Allah subhanahu wa ta'ala in das Herz des gläubigen Menschen setzt. Und diese Wandnische ist in diesem Gleichnis die Brust des gläubigen Menschen. Und in dieser Wandnische befindet sich eben dieses Glas oder diese Lampe, die in einem Glas drin ist. Und dieses Glas ist das Herz des gläubigen Menschen. Und lasst uns einmal verinnerlichen, wieso Allah subhanahu wa ta'ala, oder wie eine Weisheit zumindest, warum Allah subhanahu wa ta'ala das Herz des gläubigen Menschen verglichen hat mit Glas. Denn in diesem Glas, liebe Geschwister, befinden sich drei Eigenschaften, die sich auch im Herzen des gläubigen Menschen befinden. Und zwar einmal, die eine Eigenschaft des gläubigen Menschen ist es, dass er ein stabiles Herz hat. Und das befindet sich ebenfalls im Glas wieder. Denn wenn er, wie heißt es, angeht gegen diejenigen Menschen, die Religion Allah subhanahu wa ta'ala verunglimpfen und bekämpfen, dann ist er stabil und standhaft, so wie Glas stabil und standhaft ist in einer Kugelform. Gleichzeitig ist dieses Glas zerbrechlich und auch der gläubige Mensch ist weichherzig. Und deswegen fürchtet er Allah subhanahu wa ta'ala und fürchtet sich davor, anderen Menschen Übles anzutun und sieht sich davor vor und hält sich vor Unrecht zurück. Die dritte Eigenschaft, die sich in diesem Glas befindet, ist die Durchsichtigkeit und die Klarheit, mit der er, der gläubige Mensch mit seinem Herzen, die Dinge klar und deutlich sieht. Er sieht die Wahrheit als Wahrheit und die Falschheit als Falschheit und deswegen kommt die Sachen bei ihm nicht durcheinander, indem ihn unklar werden, ist die Sache haram, ist die Sache halal, für ihn ist die Sache klar und deutlich, weil er eine klar und deutliche Sicht hat, liebe Geschwister. Das Öl, das sich in diesem Gleichnis befindet, das ist die Quelle für den gläubigen Menschen. Das ist die Quelle, aus dem er schöpft. Das ist die Quelle, aus dem er schöpft, damit er zu dieser Rechtleitung kommt. Und das ist nichts anderes, liebe Geschwister, als die Offenbarung Allahs subhanahu wa ta'ala. Die Ayat des Quran al-Karim, die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und sie entstammen aus dem Olivenbaum. Das ist der Baum der Offenbarung. Aus ihm ergeben sich die Oliven, die Früchte. Aus dem ergibt sich die Offenbarung Allahs subhanahu wa ta'ala. Aus dem der gläubige Mensch eben die Rechtleitung schöpft und deswegen ist er recht geleitet und sieht mit einem klaren Licht vor sich hin. Dieses Licht, liebe Geschwister, kann der Mensch mit seinem Auge nicht sehen, außer dass die gläubigen Menschen untereinander sich erkennen. Aber dieses Licht, Allah subhanahu wa ta'ala wird dafür sorgen am Tag der Auferstehung, dass es deutlich gesehen werden wird. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, sinngemäß übersetzt in Surat al-Hadid, am Tag, da du sie siehst, wie den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen ihr Licht vorauseilt, und ebenso zu ihrer Rechten. Gemeint ist, dass am Tag der Auferstehung, wenn die Menschen über die Höllenbrücke laufen werden, dann werden sie eben Licht bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, gemäß ihren Taten, die sie verrichtet haben, und dementsprechend werden sie diese Brücke überqueren können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala es uns und euch leicht machen. Liebe Geschwister, in der darauf folgenden Aya erwähnte Allah subhanahu wa ta'ala etwas, dessen Zusammenhang vielleicht im ersten Augenblick nicht klar und deutlich ist. In der zweiten Aya heißt es nämlich, auf Deutsch übersetzt ungefähr, in Häusern, für die Allah erlaubt hat, dass sie errichtet werden und dass darin sein Name genannt wird. In Häusern, für die Allah erlaubt hat, dass sie errichtet werden und dass darin sein Name genannt wird. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sagt in seinem Tafsir und stellt den Zusammenhang her zwischen diesen beiden Ayat. Er sagte sinngemäß, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala die in der ersten Ayat klar gemacht hat, wer die gläubigen Menschen sind und wodurch sie ihre Rechtleitung, woher sie sie entnehmen und woraus sie sie schöpfen, erklärt er dir, wo du diese Rechtleitung finden wirst und wo du diese Menschen finden wirst. Und die Antwort lautet, solche Lampen gibt es in den Häusern Allahs, solche Lampen gibt es in den Moscheen Allahs, liebe Geschwister. Und deswegen halten wir ein paar Punkte fest, liebe Geschwister. Der erste Punkt ist, derjenige Mensch, der rechtgeleitet sein möchte und derjenige Mensch, der Rechtleitung ersucht, hat sie nirgendwo anders zu ersuchen, außer im Buch Allahs und in der Sunna seines Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zweitens, der Ort, an dem er dieses Licht erblicken darf und der Ort, an dem er diejenigen Menschen, die dieses Licht genießen, erblicken darf, sind die Moscheen. Und es gibt keinen besseren Startpunkt und keinen besseren Ort, an dem man losstartet, wenn es um die islamische und die Erziehung für den Glauben geht, als die Moschee, liebe Geschwister. Drittens, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in diesen edlen Ayat klar gemacht, aus welcher Art die Taten bestehen, durch die das Herz erleuchtet wird. Und er sagte, das ist der Tasbih, und das ist der Dhikr, das ist das Verrichten des Salah, das ist die Entrichtung der Zakah, und das ist die Furcht vor dem jüngsten Tag. Viertens hat Allah subhanahu wa ta'ala uns mitgeteilt, dass diese Menschen, die von diesem Licht profitieren, wenn du also von diesem Licht profitieren willst, darfst du dich nicht ablenken lassen von Dingen, die sekundär sind. Er sagte sinngemäß übersetzt, dass diese Menschen sich nicht ablenken lassen durch einen Handel, nicht ablenken lassen durch ein Kaufgeschäft, nicht ablenken lassen durch weltliche Dinge, nicht ablenken lassen durch irgendetwas, was nicht mit dem Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala zu tun hat. Das heißt, sie setzen ihre Prioritäten, sie erfüllen ihre Aufgaben in Bezug auf das Diesseits, aber sie lassen nicht zu, dass das Diesseits sie ablenken lässt vom Jenseits. Und sie sind Menschen, die sich beeilen, wenn es darum geht, gute Werke zu verrichten. Wenn es darum geht, Werke zu verrichten, aufgrund derer man Belohnung erwarten darf. Und sie verrichten ihre Gebete in den Moscheen, in der Gemeinschaft. Und sie verrichten die Armensteuer, sie unterrichten die Zakah. Und während sie diese gesamten rechtschaffenen Taten verrichten, liebe Geschwister, fürchten sie ihren Herrn, subhanahu wa ta'ala, und bereiten sich auf den Tag der Abrechnung vor. Und diese Eigenschaft, dass sie ihren Herrn fürchten, und diese Eigenschaft, dass sie sich vorbereiten auf den jüngsten Tag, bedeutet, liebe Geschwister, dass sie eben Ikhlas haben. Es bedeutet, dass sie aufrichtig sind in ihrem Handeln. Es bedeutet, dass sie wissen, dass sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden, der sie wiederum zur Rechenschaft ziehen wird und mit ihnen abrechnen wird. Und deswegen haben sie ihren Herrn keinen Platz für jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und fünftens und zu guter Letzt, liebe Geschwister, hat uns der gepriesene Herr subhanahu wa ta'ala mitgeteilt, wie er diese Menschen belohnen wird. Und er hat hier von Männern gesprochen, wobei es hier nicht um das Geschlecht Männer geht, sondern es geht hier um die Männlichkeit des Glaubens, das heißt die Vollkommenheit des Glaubens. Er sagte, sinngemäß übersetzt, damit er ihnen das Beste zukommen lasse von dem, was sie an Taten verrichtet hat. Damit er sie belohnt aufgrund des Besten von dem, was sie an Taten verrichtet hat, haben, und damit er ihnen von seiner Gunst noch mehr gibt. Und wahrlich, Allah versorgt, wen er will, ohne abzurechnen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns zu denjenigen Menschen macht, die er belohnen wird, gemäß dem Besten an Taten, die sie vorausgeschickt haben, und dass er ihnen von seiner Huld aus noch mehr gibt, subhanahu wa ta'ala. Denn ihr wisst, liebe Geschwister, nichts, was es ewig im Paradies gibt, kann man sich erarbeiten. Das heißt, nichts, was ewig im Paradies gibt, könnte man auf einer Waagschale aufwiegen mit irgendwelchen Taten, die wir verrichten. Deswegen hoffen wir und verlassen wir uns auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala und bitten ihn darum, dass er ebenfalls uns versorgen wird im Jenseits, ohne mit uns abzurechnen und ohne uns zu bestrafen. Denn er ist derjenige, der imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina.